Schwärmen, 22.12 Uhr. Hallo Nachtschwärmer, wir haben wieder jede Menge neue Songs. Gewinnspiele ohne Ende. Dann habe ich heute einen jungen Mann eingeladen, weil ich komme ja gegen den Schuhverkäufer nicht mehr an, ne, Al? Ich war auch mal ein junger Mann. Ja, das war schon ewig her, Al, oder? Jung genug, um 4 Touchdowns zu schaffen in einem einzigen Spiel. Vergiss es. Disco Sensation. Alle, die auf den Tanzflächen ausflippen, die kennen diesen Stil der Musik. Das ist neue Mellow Tracks. So, wie ist jetzt die Nummer 1 der Dance Charts? Number one. Das ist also der aktuelle Nummer 1 der Dance-Charts nach Schwimmer. Und er glaubt nicht, wie die heißt. Die heißt Auf die Fresse. Ja, der Interpret Warmduscher. Wie auch immer der auf den Namen kommt, da werde ich mal demnächst mal fragen. Von Jurassic Tracks, also vom Stall von Kai Tressel. Was ist denn hier eigentlich los? Ladies and Gentlemen. Alles sieht aus, hat dir das gefallen? Hey, wie wär's mit Musik? Wie wär's mit guter amerikanischer Volksmusik? Nein, danke. Schau mal, das hier ist Platz 2 der Dance Charts. Cream, die neue von Pete Blank und Jasper Jones. Und ich hab den Pete dran. Hallo Pete, grüß dich. Hallo, grüß dich Charlie. Ja, was denn? Ihr habt endlich mal geschafft, in unseren Raum zu kommen. Ja, allerdings. Es war auch ein weiter Weg, aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt hier für den Club. Wunderbar. Und ihr legt heute Abend auf im Fun Factory in Aachen? Genau. Und was werdet ihr alles bringen? Also natürlich unsere neueste Scheibe, ja. Cream. Und wir haben sogar eine Weltpremiere dann heute für euch mit dabei, denn wir haben einen Remix von Paul van Dyk bekommen, von Cream. Und den werden wir auf jeden Fall heute zum ersten Mal hier im Fun Factory spielen, von Cream. Ja, spitzenmäßig. Und wie macht ihr das? Legt ihr gemeinsam auf oder wechselt ihr euch ab? Ja, wir werden Ping-Pong machen und werden hoffentlich das Haus rocken. Geil, super. Ja, das ist ja toll. Na, wünsche ich euch viel Spaß. Wann legt ihr los? Also ich denke, wir werden so 11:30 spätestens anfangen, weil wir sind auch schon richtig heiß. Wir haben richtig Bock hier aufzulegen. Geil. Also viel Spaß noch, ihr zwei. Dankeschön. Danke. Tschüss, Pete Blank und Jasper Jones. Ja, hallo Blondies. Hallo Kelly. Tja. Was ist der Unterschied zwischen einer Blondine und einer Zahnbürste? Die Zahnbürste leiht man nicht mal an seinen besten Freund. Okay, ich steigere mich. Was ist der Unterschied zwischen einer Blondine und einer Pizza? Antwort, hier steht's, ich lese ab. Kelly, Pizza gibt's auch ohne Pilze. Aber jetzt geht's los. Unverschämt. Blondes Haar. Wir wollen euch raushelfen aus eurer absolut uncoolen Situation. Gibt das Leben 100% mehr Spaß. Achtung! Beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep. Auch ganz brandneu, DJ Tiesto. Tiesto! Power Power Play. Da bin ich wieder. Sind Sie stark genug? Hier ist euer Charlie 2000. Und ich bin der 4-Touchdown-Highschool-Football-Star Al Bundy. Ah, wir sind alle. Sie des Unfassbaren. Sagen Sie später nur nicht, wir hätten Sie nicht geglaubt. Heute gibt's wieder Charlie pur, die Leute sind drauf und sie drehen das Radio auf. Charlie spielt die größten Hits für die Kids. Die Party steigt und alle hören zu. Charlie gibt so leicht keine Ruhe, denn er will Spaß. Er will einfach nur Spaß. Und die Leute schreien Wahnsinn. Warum schickst du mich in die Hölle? Eiskalt lässt du meine Seele erfrieren. Das ist Wahnsinn. Du spielst mit meinen Gefühlen. Und Charlies Show ist lange noch nicht Müll. Denn Charlie weiß, was er will. DJ sein, ganz allein. Der Edger glüht, denn Charlie gibt Gas. Ja, seine Fans, die brauchen Riesenspaß. Die Bude tobt, doch Charlie hat alles im Griff. Radio Regenbogen ist der Hit. Und die Show mit Charlie ist der Tipp, denn er will Spaß. Macht nur Spaß. Und die Leute schreien Wahnsinn. Warum schickst du mich in die Hölle? Warum schickst du mich in die Hölle? Eiskalt lässt du meine Seele erfrieren. Das ist Wahnsinn. Du spielst mit meinen Gefühlen. Und Charlies Show ist lange noch nicht Müll. Denn Charlie weiß, was er will. DJ sein. Ganz allein. Die Party Police ist wieder im Einsatz gegen die organisierte Langeweile. Oh yeah. Well. Some people say this is crazy. Lass krachen. Hallo, ja, rein, die Tür ist... Verschämt halt hier, was hier abläuft, das glaubt ja wohl überhaupt keiner. Ich will das nicht mehr, ich werde dafür sorgen, dass dieser Sender hier zugemacht wird. Ja, so geht das nicht. Nein, nein, guten Tag. Ich glaub's ja überhaupt nicht. So, die Musik kann man nicht spielen. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich war vorhin auf der Autobahn und habe seit Stunden diese Musik ertragen müssen. So kann das nicht weitergehen. Ja, sind Sie unser Überraschungsgast heute Abend? Das ist mir doch scheißegal, ob ich Überraschungsgast bin. Ich werde mich beschweren bei der obersten Geschäftsleitung. So geht das nicht. Ja, Nachtschwärmer, und das ist unsere Gewinnspielfrage jetzt. Bitte eintragen, Im 8. Gästebuch unter www.charlie2000.de im Internet. Wer ist dieser unfreundliche Herr, darf ich schon sagen? Bitte jetzt loslegen. Internet. DJP, don't go. Wir haben 23 Uhr und 13 in wenigen Sekunden. Hallo Nachschwimmer, habt ihr diesen Überraschungsgast erkannt, der mich hier förmlich überfallen hat? Das ist überfallen, ist ja die Wahrheit. Ich meine, solche Sachen kann man hier über den Sender, über öffentliche rechtliche Sender kann man nicht bringen. Das ist eine Ungeheuerlichkeit. Und jetzt prangere ich an, ich werde mich beschweren, das habe ich vorhin schon gesagt. Ja, Nachtschwärmer, ha? Ja, jetzt habe ich nicht nur zwei, ein gegen mich, jetzt habe ich auch noch zwei. Erl, er ist ja auch noch da. Wer ist Erl? Kenne ich nicht, wer ist das? Das ist der größte Damenschuhverkäufer aller Zeiten. Ach du lieber Gott, ja bei uns in Wuppertal gibt es auch einen Händler, der heißt Alfred. Ist das der? Nee, nee, das ist nicht der, der ist viel größer. Viel größer, ist doch gar nicht wahr. Doch. Alfred ist 1,70 Meter. Erl, hast du gehört? Bring ums Konkurrenz. Der soll abhauen. Weg damit. Hast du gehört? Den Teufel werde ich tun. Looking at the sky, the beat, powerful emotion. Come join the night shift. Ich habe das totale Chaos. Jetzt habe ich zwei Typen hier, die gegen mich arbeiten. Meine Herren. Heimliche Lust auf Ekstase. Freitag bei. Licht geht aus, die Musik verstummt. Ich hab es keinen Platz darin gegeben. Der Teppich war zu rot für deine Seele. Ich war doch nur eine Lachnummer für dich. Und alles wurde grau in deinem Leben. Harmonie und Liebe, Fremdwörter für dich. Wolltest deinen Käfig um mich bauen, mir die Freiheit meiner Zauberwelt zu nehmen. Die Manege ist leer, das Licht geht aus, die Musik verstummt, die Luft ist raus, ich bin nicht mehr dein Clown. Die Manege ist leer, das Licht geht aus, die Musik verstummt, die Luft ist raus, ich bin nicht mehr dein Clown. Nachtschwimmer, ich komme hier nicht mehr zu Wort. Dieser Helge Schneider ist unmöglich. Ist doch besser so. Ist unglaublich, deine Stimme kann ich nicht mehr hören. Liebe Nachtschwärmer, herzlich willkommen hier bei uns am Sender. Ich darf, gerade eben hat jemand angerufen, darf ich Geburtstagsgrüße loswerden und zwar für den Hansdampf Ludebär. Die machen gerade eine riesengroße Lagerfeuerparty, wir auch gerne dabei in Enzklösterle. Der junge Mann wird 82 gesagt. Alles Liebe, alles Gute auch hier vom Team. Mach's gut, ne? Schön, viele Frauen, viele Kinder. Tschüss. Mit der besten Musik. Und nun zu etwas ganz anderem. Was ist, was ist? Will er wieder zuschlagen? Na, so geht's ja nicht. Naja, lassen wir uns überraschen. Nun geht's los, Freunde. Genau, denn hier spielt die Musik und du machst dein Spiel. Los geht das, heute macht es wieder Spaß. So, unser nächstes Gewinnspiel. Ladies and Gentlemen, es wird heute keine Verlierer geben. Ah, gleich geht's los mit uns. Da anscheinend viele Partys im weiten Radioland stattfinden, machen wir ein bisschen partymäßig Gewinnspiel, okay? Ich wär fern schon gern allein. Das Eis zerbricht, der Blutdruck steigt, die Tanzmusik macht froh. Denn jetzt kommt sie, die sensationellste Farbe, am schönsten Tanz, mein Schwing, der super Top-Hit-Show! Yeah. Der Action-Freitag. So, meine lieben Nachtschwärmer, es geht um die Wurst, kann man nur sagen. Telefonnummer 01388000, das Gewinnspiel. Wer die mindestens fünf Interpreten erraten kann von unserem oberstrengen Mix hier. Ruft gerade an 01388000 hier bei Radio Regenbogen. Hey, Al, da wächst ja eine Konkurrenz. Kennst du den? Den kennst du doch, oder? Helge Schneider. Al, komm. Ist der heute eifersüchtig ohne Ende? Das kenne ich von ihm gar nicht. Kennt ihr das, Al? Nachtschwärmer. Das kenne ich nicht von ihm. Das darf nicht wahr sein. Helge Schneider, kennst du das, ha? Dieser Name war ja eigentlich für meinen Grabstein gedacht. Er soll bloß ruhig sein, der Spinner, sonst springe ich ihn in die Erde tiefer durch. So einfach geht das nicht. Kennst du ihn jetzt, Al, ha? Das sind diese Schwuchtel. Ich werde ihn sehen, gleich um die Ecke bringen, du. Für mich ist es auch eine neue Erfahrung. Al stänkert über die Musik und Helge flippt hier aus. Ja, ist auch ganz tolle Musik. Hier kommt ja aus meinem Bekanntenkreis, ne? Die Höhners, die waren bei mir zu Hause schon, als Phil Collins da war. War bei Geburtstag von Tante Gertrud, ne? Weil zu ihrem 77. hat sie ja gewünscht und Phil Collins war auch dabei. War eine schöne Sache hier. Ich bin baff. Da kann man vorstellen. Jetzt haben wir schon weit mehr als fünf Interpreten, jetzt müssen wir es doch wissen, außer Helge Schneider. Du weißt, natürlich, also es ist soweit. Ich glaube, wir haben auch jemanden in der Leitung hier. Nein, wir haben noch nie mehr eine Leitung, niemand? Aber jetzt haben wir gleich jemanden drin. Ja? Jetzt. Hallo? Hallo? Hallo Susanne? Ja, hallo? Du bist die Susanne aus Gerabronn. Du hast dich entschieden, hier bei uns anzurufen. Mhm. Herzlich willkommen bei uns hier bei Radio Regenbogen. Ja, hallo. So, du hast ein paar Titel herausgefunden, die da wären, sag mal. Ja, also ich habe jetzt Marianne Rosenberg gehört, mhm. Bonnie M., mhm. Village People, mhm. Fancy, mhm. Luna. Wie war das, Luna? Luna. Ich bin nicht alle ein bisschen Luna. Genghis Khan, ja? Rednecks, Wickfield, Sie sind der Meinung, das war? Spitze! Okay! Hold on, it's the start of another weekend. Wie immer ist es ruhig. Verdammt ruhig. Ruhig? Bei den anderen vielleicht. Radio, Radio, Radio, Regenbogen. Wo bleibt die Musik? Wir haben 23.54 Uhr. Hallo nach Schirmer. Hallo Al. Hallo Helge. Helge, du machst ja was mit meinem Freund Al. Der ist ganz einfach sehr hier. Bundy. Al Bundy. Al, halt dich zurück hier. Ich bin gerade hier bei Charlie. Na und ihr? Wo seid ihr, Dumpfbacken? Setz dich in die Ecke, Al. Hoffentlich ist er bald raus hier. Ich will noch was dagegen tun. Insektizide. Das kannst du nicht machen. Er hat mich jahrelang begleitet, dieser Herr. Nö, jetzt ist sein Leben ist vorbei. Er braucht auch nicht mehr dabei sein. Jetzt habe ich hier noch einen Gruß von Max aus Kuppenheim. Der grüßt den Sebastian Mayer aus Bischweier, den Martin Wald, Katrin Klump, Carina Beuerle und die Nathalie Gantner. Und ich soll der Nathalie sagen, liebe Nathalie, der Max liebt dich und kommt morgen mit Seppi bei dir vorbei und wird dir mit dir zusammen schöne Liederchen sehen. Singen und auch hören. Helge, hast du morgen was vor? Ach, ich bin morgen mal im Studio, wollte eigentlich eine neue CD aufnehmen, weil ich bin gerade dabei, mit Peter ein Schlagwerk zusammen zu studieren. Und wieso, was ist denn? Was willst du? Du hast immer so eine komische Bontempi-Hammond-Orgel. Das ist eine Weltraumorgel, die habe ich aus Übersee zugeschickt bekommen. Das ist ein sehr wertvolles Gerät, hat mich 45.000 Mark gekostet. Hast du es schon mal aufgelegt? Weißt du, als auf, ja. Als auf, DJ? Ja, sicher. Als DJ, will ich auch gar nicht. Doch, ich zeig dir es morgen. Du kommst morgen vorbei. Ich bin morgen im Fun Factory in Aachen. In Aachen, wo ist das? Aachen, das ist, wenn du Autobahn Karlsruhe Richtung Süden fährst. Ja. Da kommt erst Ausfahrt Rastatt, dann kommt Baden-Baden, dann Bühl und dann Aachen. Alle spanische Dörfer für mich. Mein alten Auto, ich weiß, ich habe das hier gerade hergeschafft von Wuppertal mit meinem ehrenwerten Auto. Ich weiß nicht, es hat schon gekocht, ob das dann noch passt hier bis nach Aachen. Ich will das eigentlich gar nicht. Doch, das geht mal hin. Du musst vorbeikommen. Ja, und dann? Ich weise dich ein, du kommst vorbei ins Fun Factory in Aachen und da legst du morgen eine Stunde lang auf. Ja, kann ich da meine eigene Musik mitbringen? Oh, ich weiß nicht. Mal sehen, ja. Ich hab's das mit den neuwertigen Sachen hier nicht so. Ich weiß nicht. Es wird allemal besser wie er, oder? Ja, mit Sicherheit. Ja, den kick ich raus. Hey, du! Also riskier nicht die große Lippe! Und gleich nach der Werbung sind wir wieder da. Ein Schnitt. Radio Regenbogen. Der letzte Schrei. Powerplay. Thank you. Wir haben 0:18. Hallo Nachtschwärmer. Hallo Erl. Hallo Helge. Einen wunderschönen guten Morgen. Hallo hier Baden-Württemberg und wo ihr uns alle hört. Herzlich willkommen bei uns in der Show. Helge ist da. Kaum zu glauben. Wo ist Erl? Ja, oh, der hat sich ganz zurückgezogen. Du hast den so total in die Ecke geschleudert, moralisch, dass er praktisch ein wortlos ist. Hä? Erl, hör mal. Blöder Hund. Danke. Das habe ich mir fast gedacht, wer solche Kinder hat, ist ja unglaublich. Ich muss dir was erzählen. Neulich habe ich Erl Bundy bei mir zu Hause im Fernsehen, wir schauen ja nicht viel Fernsehen, meinen Kindern vorgespielt. Die waren total begeistert. Und daraufhin habe ich sie in den Keller gesperrt, weil das so nicht weitergehen kann. Das ist furchtbar. Und das will ich meinen Kindern nicht antun, Erl. Wenn du noch einmal im Fernsehen auftrittst, dann werde ich dafür sorgen, dass sie dich aufhängen. Erl, jetzt hast du genug. Powerplay. Stimme von Frohsinn und Heiterkeit. herzlich willkommen zur brutalsten Störung und hier Ihre Bestrafung. Charlie! Es ist wieder auf Sendung. Oh, Charlie! Beschloss 1987, das Denken aufzugeben und sich ganz der Musik zu widmen. Läuft über Autobatterie. Nein. Uhr 12, hallo Nachtschwärmer. Hier geht's wie immer freitags ins Wochenende. Mit eurem Charlie. Und heute als Gast Helge Schneider. Ja, also die Bandis kommen heute ganz in den Hintergrund. Ja? Kelly. Irgendwie stinkt mir das langsam. Ja, das macht ja nichts, Kelly. Nächstes Mal bist du wieder dran, oder? Komm, wir legen die nächste Platte auf, Kelly. Was ist das, eine Platte? Herr Helge, was sagst du? Also ich glaube, die Kelly ist zu dumm, aus einem fahrenden Bus hinauszuwinken, habe ich das Gefühl. Ein Lied geht um die Welt. Ein Lied, das euch gefällt. Okay. Radio Regenbogen. Jawohl. Axel F. We'll be right back. In unserem Ländchen. Charlie 2000 präsentiert sie heute in der Diskothek Fun Factory in Aachen. Da legen sie immer noch auf. Und ich kann leider nicht da sein, Helge. Ja? Das ist eine Sauerei. Aber nachher werde ich sie direkt hinfahren und mit den Jungs reden. Weil wir die Geheimnisse der Mixerei reinzukommen hier. Helge, das schaffst du nie. Natürlich, natürlich. Ich kenne doch Piet Blank von Kind auf. Ich habe ihn doch in der Wiege gewiegelt. Sonntag schon mal unser Gewinnspiel, unser nächstes ist in Vorbereitung. Habt ihr vorher gehört? Hast du vorher gerne Nachrichten? Milli Vanilli-Sänger, den haben sie kassiert. Wer ist und welches denn? Amerikanische Idol schnappen sie sich als nächstes? Al Bundy. Da würde ich ja vor Freude in die Luft hüpfen, ne? Helge, was meinst du? Ja, also da muss ich dem lieben Peter, der vorhin aus der Schweiz angerufen hat, recht geben, dass wir den lieben L dann irgendwann mal eliminieren. Peter aus der Schweiz, ich habe mir das zu Gemüte genommen. Der L wäre das letzte Mal hier. Nein, nicht, Mutter nochmal. Und da ist das Leben rum. So, wir haben jetzt noch ein paar Musikwünsche bzw. Grüße hier, die ich loswerden möchte. Und zwar der Jean aus Weil am Rhein grüßt den Mario auf Stellwerk 16. Dann Thomas aus Schlingen, die Bedienung Doris, den Walter, den Boris und die anderen drei Gäste, wer das auch immer sein mag. Andi aus Michelbach grüßt Davian, Matthias Alexander aus Michelbach und die ganzen Michelbacher Volksfester, die Eltern und das ganze Radio Regenbogen-Team Tanja und Martina. Das Einzige, was ich mir denken könnte, Al, du machst in der Runde hier raus und dann kannst du unseren Helge vielleicht gütlich stimmen, oder? Sag mal, wie oft glaubst du, zahlen die mir in der Woche Lohn aus? Wir haben 1.52 Uhr. Hallo Nachtschwärmer. Also mein Herr, ich habe schon fast Mitleid mit ihm. Helge, ja? Da hast du rund gemacht. Das sollte man auch haben mit dem armen Kerl. Ja. Vielleicht gebe ich ihm nachher noch einen Trink aus und in der Bar. Ein Trink? Der hat schon 6 Sixpacks wie jeden Abend immer abgeschluckt. Und ich glaube, jetzt ist er schon im Schlafzimmer. Schatz, Würdest du bitte ruhig liegen? Ich versuche mir verzweifelt vorzustellen, du wärst ein anderer. Liebes, nimm mich. Ich habe sehr viel Erfahrung mit Barbie-Puppen und du bist doch eine von denen. Das ist überhaupt kein Problem. Ihre Nachbarn haben sich beschwert. Ihre Musik ist viel zu scheiße. Los, auflegen. Hey, hey, hey. Nachtschwimmer. Das war's dann schon wieder. Die 4 Stunden mit Charlie 2000 heute mit Helge Schneider. Ja, Helge, wie sieht's aus? Ich meine, das hat uns so gefallen heute. Kommst du wieder? Das weiß ich nicht. Da muss ich die Hörer fragen. Liebe Hörer, ihr habt die Möglichkeit, mich zu sehen und beziehungsweise noch einmal zu hören und zu erraten, war ich es oder war es nicht. Das macht ihr am besten über die Fax-Hotline 0621 die 3375 und 312 oder über das Internet 3xwcharlie2000.de, Gästebuch 8. Erl, was sagst du dazu? Also gut, ich weiß jetzt, was ich zu tun habe. Nee, Erl, wir mögen dich. Du bleibst auch da. Wir lieben dich. Ich meine, Helge, ich mache das nur wegen seiner Tochter. Du weißt ja, dass ich Kelly heiß bin, ne? Was, wirklich? Ja. Ich habe dich auch gerade eben gesehen auf dem Bild hier. Erl, bring doch deine Tochter mal mit. Dann bringe ich dir auch noch ein paar Sixpacks. Dann kannst du dir ordentlich einen dröten. Dann lässt uns sonst die Ruhe. Sonnenschwärmer, das war's dann. Meine lieben Freunde, danke fürs Zuhören. Wir hören uns wieder, wenn ihr wollt, nächsten Freitag. Kommt gut nach Hause und legt euch lieb mit euren Frauen ein, seid lieb zu ihnen und macht ihnen viele Kinderchen. Fürs Lied 2000 klappt es leider nicht mehr. Tut mir leid, Charlie, was meinst du dazu? Nein, das ist vorbei. Ist vorbei, ne? Pech gehabt. Erl, auch nicht verlangen, dass du nächsten Freitag wieder da bist. Du kannst verlangen, dass dein Sohn die Ballettschule verlässt, sonst nicht. Oh, ist der sauer. Freunde, das war das Ende. Beautiful sight, we're happy tonight. Oh, bitte, kann mich nicht jemand erschießen? Heute ist nicht alle Tage. Ich komme wieder, keine Frage.